Poet, mit deinem Kavalier, im Tête-à-Tête zu aufgegessen. Nein, da wird sie auch noch, will sie hören. Mit der Gnade ist man frei, da gibt keine Flausen und keine Etikette und keine spanische Gurkei. Aber nur noch ein freudiger Weg. Ach, aber den lahmen Esel aus mir, findest du nicht den guten Hund auf dem guten Pferde und kopfscharf auf jedes Bild, nach links, nach rechts. Das will ich meinen, wüsste nicht, wenn es mir besser behagen könnte. Ich muss ja Gnaden, der bedarf, das kann Gnaden nur, wüsste ich nicht aus, die verteidigenden Erfahrungen besitzen. Verlorene Mühe, es geht nicht über die von der anderen Seite. Ich glaube, dass so viel Zeiten das Jahr zum Besuch, denn der Tag, da ist keine. Keine? Wo nicht? Wo nicht? Wo nicht das Jahr so viel, ein Geschenk an Abschluss. Gebe mir euer Gnaden, den Graus am Tag, zu meiner guten Frau Gemahlin Bedienung. Sie, meine Kleine da, was wird sie, die Freude Frau? Wird schon das Leben sein, und mich anstehen, ob euer Leben auf. Dann ist ein gleicher Galopp, da ist ein Brot, ist dabei. Euer Riesen haben ein scharfes Auge. Bestimmt, ich bin in der Ordnung, dass Personen von Stand mit solcher Weise von adeligem Blut bedient werden. Für selbst ein Kind meiner Laune mit mir. Ihr Riesen, das will ich nicht hoffen. Nein, einen Sohn, gleich ein Gepräge im Gesicht. Hat ihr als Leiblakei, wenn er Gnaden, dann wird mir fehlen, dass ich die silberne Rose darf durch Händen übergeben. Ihr werdet es sein, der sie heraufbringt. Wie schlecht, aber was da ein Angst und Jassel. Gnaden, das so voll ill aus den Glocken. Nein, du bringst mir mehr Jungen. Hey, dann ist die Wurm, und so schnell, ich weiß schon, was ich tue. Ich hätte die Fürstin sein. Ach, so. Meine braune, wie getreue, du wie meine Stammbaum suspendieren. Jetzt bei der Locke von Vater lernt sie auf, der ein großer, großer Schnitzer war und oberst der Landhofmeister in Pferden und in der Windischen. Schauter einverstanden. Mein junger Vetter, der Bravo-Skrater, wüsste keinen Vornehmeren zu wünschen, deren Devotion dem jungen Herz verbunden.